Dialoge, Seite 216. Zwischen gewöhnlichen und politischen Delikten will ich keine Unterscheidung machen. In meinem Reich wird der freche Journalist zusammen mit dem einfachen Dieb eingesperrt und an seiner Seite vor dem Strafgericht erscheinen. Der politische Verschwörer wird neben dem Urkundenfälscher, neben dem Mörder auf der Anklagebank sitzen. Das ist eine ausgezeichnete gesetzliche Änderung, denn die öffentliche Meinung wird, wenn sie sieht, dass der Verschwörer ganz wie der gewöhnliche Übeltäter behandelt wird, beide Arten in derselben Verachtung vermengen. Dialoge, Seite 217, Montesquieu. Du zerstörst die Grundlagen der moralischen Anschauung, aber was liegt dir schon daran?